Kopflos. Geschrieben von Manahiel. Zusammenfassung. Er hätte die Jungen niemals alleine zu Jim Cowley fahren lassen sollen. Kein Polizist überbrachte Elternteilen gerne die Nachricht vom Tod ihrer Kinder. Doch als er die drei Fragezeichen in der Garage mit dem laufenden Motor findet, glaubt er für einen Moment, dass er genau das tun müsste. Cotters Sicht auf die letzten dramatischen Minuten des Falls Der Mann ohne Kopf. No Archive Warnings apply. In einem unruhigen Rhythmus prasselten Cotters Finger über die Tischplatte. Als er bemerkte, wie störend das Geräusch in seinen Ohren nachhallte, ballte er die Hand zur Faust und versuchte sie dann krampfhaft zu entspannen. Was sich schon unmöglich anhörte, war ebenso unmöglich umzusetzen, und er fühlte sich kein bisschen besser, nun, da sich die Unruhe einen anderen Weg suchen musste und stattdessen sein Knie dazu brachte, auf und ab zu wippen. Um wenigstens etwas zu haben, auf das er seine Aufmerksamkeit richten konnte, griff er erneut zu seinem Handy. Das bisher wohl 8. Mal innerhalb von 10 Minuten, und das Ergebnis war ohne große Überraschung noch immer das gleiche. Keine neuen Nachrichten, keine verpassten Anrufe. Er hatte Empfang, es bestand eine Verbindung zum Internet, aber Justus Jonas Nachricht blieb aus. War bereits ausgeblieben seit einiger Zeit, und wenn Cotter sich widerwillig an die früheren Fälle der drei Fragezeichen erinnerte, dann war sie längst überfällig. Wie lange konnte es dauern, Jim Cowley zur Rede zu stellen? Gut, wenn er bedachte, dass Justus seinen üblichen Vortrag halten musste, wie ein noch nicht geouteter Bösewicht aus einem Superheldenfilm, konnte sich das Ganze schon etwas in die Länge ziehen. Aber selbst dann schien es ihm einfach zu lange zu sein. Lange genug jedenfalls, dass ihn zahlreiche Bedenken und Vorwürfe überfallen konnten, die er in der ersten halben Stunde noch ignoriert hatte. Warum zum Beispiel hatte er überhaupt zugestimmt, die drei gehen zu lassen? Zugegebenermaßen war auch diese Frage leicht beantwortet, weil er sie eh nicht hätte aufhalten können. Die Jungs hatten die erschreckende Eigenschaft entwickelt, nicht auf ihn zu hören, selbst wenn sie sich dabei in Gefahr brachten. Und da war das Stichwort wieder. Gefahr. Waren sie in Gefahr? Was hatte ihn geritten, nicht gleich alles stehen und liegen zu lassen und drei Teenager einzusammeln, die sich wieder Hals über Kopf in irgendein Mysterium gestürzt hatten, ohne auf die Konsequenzen zu achten? Ja, der Fall schien nicht wirklich die übliche Intensität zu haben wie ihre übrigen Abenteuer. Wenn er Justus kurze Auskunft richtig gefolgt war, hatten sie es im schlimmsten Fall mit Versicherungsbetrug zu tun. Auch wenn Cotter sich nicht ganz sicher war, wie diese Schokolinse da hineinspielte, die Justus ihm mit dem Verdacht gegeben hatte, es würde sich um Drogen handeln. Alles in allem sollte er ruhig sein. Aber das war er nicht. Viele Polizisten behaupten, irgendwann einen sechsten Sinn zu entwickeln, der ihnen sagte, welches Auto sie zur Kontrolle anhalten oder welchen scheinbar unbeteiligten Passanten sie befragen sollten. Nun, wenn Cotter die Sache ganz praktisch betrachtete, dann schien er einen Sinn dafür entwickelt zu haben, wann die drei Fragezeichen irgendwo wieder in ihre Nase in Dinge reinsteckten, die sie nichts angingen. Noch keine Nachricht, Inspektor? Goodwin steckte seinen Kopf durch die angelehnte Tür und schreckte Cotter aus seinen Gedanken auf. Im Gegensatz zu ihm lächelte der Officer und sah in keinster Weise beunruhigt aus. Vermutlich nahm er an, dass das Ganze schon nicht so ernst war, wie Cotters Nerven es ihm gerade ausmalten. Er hatte seine Leute fairerweise vorgewarnt. Sie bekamen diesen Luxus ja nicht häufig. Viel zu oft hatte er einige seiner besten Officer kurz vor ihrem Feierabend noch einmal aufscheuchen müssen, um den drei Fragezeichen zu Hilfe zu eilen. Allerdings hatte er den Papierkram hinterher übernommen. Fair eben, selbst wenn er darin die Ursache für die vereinzelt grauen Haare auf seinem Kopf vermutete. Es war eben nicht die Schuld seiner Abteilung, dass Reynolds seinerzeit Cotter mit den Jungdetektiven betraut hatte. Bei Cotters Ansage heute hatte es ein paar belustigte Lacher und einige verschmitzte Augenroller gegeben, aber es war offensichtlich, dass es eine willkommene Abwechslung war. Es war ein erstaunlich ruhiger Tag im Präsidium. Abgesehen von ein paar aufgebrochenen Autos Kotta wusste eigentlich schon, wer dahinter steckte, aber er hatte jetzt nicht die Nerven, sich mit den drei Fragezeichen und E. Skinner Norris auseinanderzusetzen und einem schnell gelösten vermissten Fall einer älteren Dame, die einfach nur ein paar Mal falsch abgebogen war, tröpfelte die Schicht seit ihrem Beginn nur so vor sich hin. Und nun, gepaart mit dem Warten auf Justus' Nachricht, wurde sie beinahe unerträglich. »Nichts!« rief er und warf die Hände in die Luft. Man könnte glauben, Justus Jonas meint, wir würden nur auf seinen Notruf warten und er könnte sich so viel Zeit lassen, wie er möchte. Goodwin sah direkt durch Cotters aufgesetzte Wut hindurch und in seinem Mundwinkel schließlich ein verständnisvolles Lächeln. Als ihm sein Vorgesetzter jedoch einen stummen und strengen Blick zuwarf, war es so schnell verschwunden, wie es gekommen war, und der Officer räusperte sich ertappt. Stattdessen trat er nun ganz ins Büro und lehnte die Tür wieder hinter sich an. Erwartungsvoll sah er zu Cotter. »Ich sollte«, begann dieser und fuhr sich seufzend übers Gesicht, bevor er sich die Augen rieb. »Ich sollte wohl einfach anrufen, was?« »Das wäre vielleicht das Beste, Sir. Nicht, dass wir sie wieder aus einem Keller befreien müssen, oder so.« Goodwin gab sich Mühe, bei seinen Worten nicht zu grinsen, aber er konnte es letztendlich nicht zurückhalten. »Erinnern Sie mich nicht daran, bitte«, knurrte Cotter, entsperrte sein Handy und suchte nach Justus' Kontakt in seiner Liste. Mit einem vielsagenden Blick zu Goodwin drückte er auf das Icon für den Lautsprecher, und beide lauschten auf den kurzen Wählton, der in den Lautsprecher knackte. Doch das erwartete Freizeichen blieb aus. »Der von Ihnen gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar«, informierte sie eine unpassend gut gelaunte Computerstimme. »Entweder befindet sich das Telefon an einem Ort ohne Empfang oder ist gegenwärtig ausgeschaltet.« Cotters Finger presste sich auf den roten Hörer. Sein Blick zuckte zu Goodwin. Sie mussten die Aussage nicht zu Ende hören. Sie dachten beide das Gleiche. Das Telefon befand sich an einem Ort ohne Empfang. Bakersfield war trotz seiner Lage gut ans Netz angeschlossen und Justus würde sein Handy nicht ausschalten, nicht freiwillig. Etwas Eisiges schien in Cotters Magen zu rutschen, als das ungute Gefühl, das ihn die ganze Zeit begleitet hatte, zu etwas anderem anwuchs, das er nicht als Angst bezeichnen wollte. Aber er konnte es in Goodwins Gesicht ablesen. »Zwei Mannschaftswagen, jetzt, Richtung Bakersfield«, bellte er in seine Richtung, stieß seinen Stuhl zurück und schaffte es irgendwie, Handy, Dienstwaffe und Autoschlüssel alle zusammen in seine Tasche zu stecken, während er sich die Jacke überzog. Über das Funkgerät wiederholte er seine Ansage und vervollständigte sie mit der Adresse, die ihm mit dem erforderlichen Protokoll für solche Anträge endlich wieder einfiel. »Täter unbekannt, verdächtigt wird allerdings ein gewisser Jim Cowley, drei Jugendliche gegen ihren Willen festzuhalten«, diktierte er ins Funkgerät und sprintete die Treppe hinunter, gefolgt von Goodwin. »Fluchtgefahr potenziell hoch, berechtigter Grund zur Annahme von Körperverletzung.« Der letzte Teil schien ihm wie ein Schatten hinterher zu jagen, verheißungsvoll und so beharrlich, dass er sich nicht mehr abschütteln ließ. Als die Beifahrertür von Goodwin mit einem Knall zugezogen wurde, hatte Cotter den Motor schon längst gestartet und den Gang eingelegt. Wenige Sekunden später preschte der Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht vom Parkplatz, flankiert von zwei Mannschaftswagen. Rocky Beachs Polizeipräsidium war vielleicht vergleichsweise klein, aber zumindest war es zuverlässig und schnell, wie Cotter nun grimmig feststellte. Er hatte sich eigentlich gewünscht, das anders in Erfahrung zu bringen. Während sie durch die Stadt rauschten und Cotter eins ums andere Mal mit einem lauten Fluchen Autos aus dem Weg hupen musste, weil sie einfach keinen Platz machten, verdammt nochmal, beorderte Goodwin auf seine Anweisung einen Rettungswagen zu Cowleys Adresse. Als die Leitstelle ihnen mitteilte, dass die nächstgelegene Einheit erst nach ihnen eintreffen würde, drückte Cotter das Gaspedal durch und ließ den Motor aufheulen. Die drei Fragezeichen hatten ihn oft genug zu Hilfe gerufen und mehr als einmal waren er und seine Kollegen mit stillem Alarm zum Einsatzort gefahren, um die Täter nicht frühzeitig auf sich aufmerksam zu machen. Dieses Mal jedoch wollte Cotter gehört werden. Wie ein Kriegshorn aus der Ferne, das sich unaufhaltsam näherte. Für einen kurzen Moment tauchte der klare Gedanke auf, dass bei einem Täter mit Fluchtgefahr ein stiller Alarm durchaus angebracht wäre, aber es ging ihm nicht um Cowley oder wer auch immer dahinter steckte. Es ging ihm dieses Mal ausschließlich um die Jungs. Peters verlassener MG, der unter ein paar tiefhängenden Ästen in einiger Entfernung zur angegebenen Adresse geparkt war, verhieß nichts Gutes. Wie in einer Momentaufnahme heftete sich sein Blick auf den getrockneten Schlamm des Wagens. Spuren der heutigen Regenschauer, jedoch längst getrocknet. Der Wagen musste bereits seit einiger Zeit dort stehen und war nicht mehr bewegt worden. »Zwei Personen vor dem Haus«, unterbrach Goodwin seine rasenden Gedanken, und Cotters Blick zuckte wieder zu den kleinen Punkten vor dem Bungalow, die schnell immer größer wurden, bis er die überraschten Gesichter deutlich erkennen konnte. Der Wagen kam rauschend zum Stehen, als die Reifen über den steinigen Boden knirschten. Hinter ihnen waren die beiden Mannschaftswagen bereits zum Stillstand gekommen, und gleichzeitig mit Goodwin und ihm sprangen seine Leute heraus, um die beiden Personen zu umringen. Unter einer Menge Geschrei, die Hände hochzunehmen und noch mehr Waffen, die auf die beiden gerichtet wurden, war es vielleicht mehr, als die Situation erfordert hätte. Auf den zweiten Blick schien gerade die unbekannte Person, die Cotter nicht für Jim Cowley hielt, eine ältere Frau zu sein, doch da noch immer kein Anzeichen der drei Fragezeichen zu sehen war und dieses schreckliche, kalte Gefühl einfach nicht von ihm abfallen wollte, kümmerte er sich jetzt nicht darum. Er konnte später seinen Vorgesetzten Rede und Antwort stehen, warum er so einen Aufwand für zwei unbewaffnete Personen veranstaltet hatte. »Goodwin, festnehmen«, rief er dem Officer zu, steckte seine Waffe zurück in das Holster und war mit einigen Schritten bei den beiden. Die ältere Dame, die gerade die Handschellen eingelegt bekam, ergriff er am Arm und drehte sie zu sich um. »Die drei Jungs, wo sind sie?«, fuhr sie an, doch sie ließ sich davon nicht beeindrucken. »Die mächtigen Schnüffler können mich mal«, spie sie aus und spuckte ihm lachend vor die Füße. Cotter hielt einen Moment inne. Das erste Mal vermutlich, seitdem Justus' Mailbox durch den Handylautsprecher gekommen war. Jetzt, wo das Geschrei aufgehört hatte und das Rauschen in seinen Ohren langsam nachließ, drängte sich ein anderes Geräusch an seine Ohren. Ein Geräusch, das auch den anderen Polizisten nach und nach auffiel. Einige drehten verwundert den Kopf zur einen, dann zur anderen Seite. Cotter, der am nächsten zur Garage stand, wusste sofort, worum es sich handelte. Ein Motor. Mit rasender Geschwindigkeit zuckten seine Augen von den beiden Verhafteten zu ihrem abfahrbereiten Auto, das vor dem Haus stand, und zurück zur Garage. Die Zeit selbst schien zu einem abrupten Halt, um ihn herumzukommen, als die Teile endlich passend zusammenfielen. Der Schatten, der ihn vom Präsidium bis hierhin verfolgt hatte, stürzte sich auf ihn herab und fühlte sich an wie ein direkter Schlag in den Magen. »Inspektor!« Goodwins Stimme wehte undeutlich zu ihm herüber, als er schon auf dem Weg zur Haustür war und sich dagegen warf. Das dünne Holz gab augenblicklich nach, und durch die erdrückende Stille im Haus vibrierte leise das Dröhnen des Motors. Es war still. Das Chaos draußen musste bis in den letzten Winkel des Hauses zu hören gewesen sein, vor allem durch das Garagentor. Warum also hörte er keinen einzigen Ruf der Jungen, der ihn zu ihnen führen würde? Cotter riss die Tür zu seinem Rechten auf, dort, wo er den Zugang zur Garage vermutete, doch wurde mit dem Anblick einer schmalen Kellertreppe begrüßt, an deren Ende eine verheißungsvoll zugezogene Metalltür stand. Der Schlüssel steckte im Schloss und ein ferner, aber beißender Gestank von Abgasen strömte ihm entgegen. Sein Verstand blieb für einen Moment stehen, es hätte ihn jemand am Kragen gepackt und zurückgerissen, sein Körper jedoch verharrte keine weitere Sekunde. Die Jungs antworteten nicht, es war still. Der Motor. Der verdammte Motor. Der Schlüssel im Schloss wollte sich nicht schnell genug umdrehen lassen, wie seine Hände es versuchten, aber dann, endlich, schwang sie quietschend zur Seite auf und knallte gegen die Wand dahinter. Augenblicklich legte Cotter sich hustend die Armbeuge vor Mund und Nase. Der stechende Gestank nach Benzin und Abgasen schien wie ein unsichtbarer Nebel in der gesamten Garage zu hängen und brannte in den Augen. Es war dieser Moment, in dem er sich darauf vorbereitete, die Jungs nicht mehr lebend vorzufinden. Kein Polizist, so abgehärtet er in den Jahren im Dienst auch geworden war, wollte eine Leiche finden. Zumindest glaubte Cotter fest daran, dass sie noch immer dafür standen, Leben zu retten, egal welcher Nationalität, Glaubensrichtung oder Sexualität sie angehörten. Aber in ihrem Job ließ es sich nicht vermeiden, Tote zu bergen, hinter denen immer jemand Lebendes stand, der von ihrem Ableben noch nichts wusste. Niemand fand die Leichen gerne, aber niemand, absolut niemand, wollte jemals ein Kind oder einen Jugendlichen so auffinden. Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Kotters Erinnerungen brachen nur so über ihn herein, während er zum Garagentor sprintete. Der 16-Jährige, den ein Querschläger getroffen hatte. Der kleine Junge, der dem Trucker unerwartet vor die Motorhaube gestolpert war. Das junge Mädchen, das sie aus der Badewanne gezogen hatten, in der sie Suizid begangen hatte. So waren alles Fälle, die ihn bis heute nicht losgelassen hatten und es vermutlich auch nie tun würden. In jeder unachtsamen Minute konnte sich das kalte, erdrückende Gefühl wieder in seinen Brustkorb schleichen, das ihn bei jedem dieser Einsätze überkommen hatte. Es war auch jetzt da, wie ein grimmiger Vorbote für das, was noch kommen würde. Mit einem lauten Rasseln hob sich das Garagentor und augenblicklich flutete frische, kühle Luft durch die Garage. Er wirbelte herum, doch in diesem Augenblick erstarb der Motor. Für einen Moment legte sich sein Blick auf Goodwin, der hustend in der geöffneten Fahrertür stand und sich zur Zündung lehnte. Dann zuckte er direkt weiter, suchend. Er fand, wonach er gesucht hatte. Dennoch fühlte er sich nicht auf den Anblick vorbereitet. Nichts hätte ihn darauf vorbereiten können. Justus lag dem Kleinbus am nächsten. Man hatte ihm wie auch Peter und Bob die Beine zusammengebunden. An den kleinen Rissen und Fetzen des Klebebandes konnte man ablesen, dass er noch bis zum letzten Moment versucht hatte, sich davon zu befreien, es aber letztlich nicht geschafft hatte. Die Abgase hatten ihn vorher erreicht. Kotters Knie schlugen hart auf dem Boden auf, als er sich neben die drei fallen ließ. Während seine rechte Hand zum Handgelenk des ersten Detektivs auf der Suche nach seinem Puls schnellte, griff seine linke zum Funkgerät. Jegliche Professionalität war ihm verloren gegangen, als er mit viel zu schneller Stimme zwei weitere Rettungswagen anforderte und er die Reste seiner Konzentration zusammenkratzte, um eine akkurate Ansage zu geben. Drei Jugendliche, akute Kohlenstoffdioxidvergiftung, nicht bei Bewusstsein. Jeder seiner Worte durchbohrte das Adrenalin in seinem Körper mit der kalten Realität. Puls vorhanden, seufzte er schließlich, und etwas an dem Druck in seiner Brust löste sich. Seine Hand glitt weiter zu Peter und Bobs Handgelenken, auch dort pochte ein Puls. Schwach, aber er war vorhanden. Polizisten strömten nun überall zu ihm und Kotter wusste, dass einige von ihnen das Haus nach weiteren Opfern durchsuchten. »Raus mit ihnen«, sagte jemand zu seiner Rechten und riss ihn aus seiner Starre. Jeweils einer von ihnen griff einen der Jungen unter die Arme und zog ihn nach draußen. Kotter legte Justus regungslosen Körper gerade vorsichtig auf dem Kies ab, als er in der Ferne den Rettungswagen hören konnte. Jemand gab per Funkspruch durch, dass erste Sanitäter eingetroffen waren, doch sein Blick verharrte auf den blassen Gesichtern vor ihm, die selbst im mittlerweile einsetzenden Sonnenschein kein Leben zurückgewinnen wollten. Kotter fühlte sich, als würde er gleich in zwei Teile reißen. Zum einen musste er irgendwie für den reibungslosen und korrekten Ablauf der Verhaftung sorgen, zum anderen wollte er keinen Schritt von der Seite der drei Fragezeichen weichen, selbst jetzt, wo mehrere Sanitäter um sie herumwirbelten. Der Anblick sollte eigentlich erleichternd sein, aber Erleichterung war das Letzte, was Kotter gerade spürte. Es war seine Schuld, dass überhaupt so viele Sanitäter hier waren. Seine eigene, verdammte Schuld. Was hatte er sich dabei gedacht, sie hierher kommen zu lassen? Wieso war er nicht einfach beim ersten Zeichen von Sorge hergefahren, um sich von ihrem Wohlergehen zu überzeugen? Er hätte all das verhindern können. Hinter seiner Schuld hing noch ein anderer, schwererer Gedanke, den er jedoch nüchtern betrachtete. Er würde vermutlich seinen Job verlieren. Er hatte von dieser Situation um Jim Cowley und den drei Fragezeichen gewusst. Justus' Nachrichten und Kotters Ansage an seine Leute waren mehr als genug Beweise, um seine Beteiligung oder eher seine Zurückhaltung zweifelsfrei nachzuweisen. Und er hatte nicht eingegriffen. Er hatte 3 Jugendliche direkt in ihr Verderben laufen lassen. Das war genug, um ihn fristlos vor die Tür zu setzen und vermutlich noch anzuklagen, wenn einer der Jungen starb. Kotter kniff sich in den Nasenrücken und versuchte, die aufkeimende Panik bei seinem letzten Gedanken wieder zurückzudrängen. Er atmete ein paar Mal tief ein und aus, versuchte sich, nicht sehr erfolgreich einzureden, dass keiner der Jungen sterben würde. Doch was machte das schon für einen Unterschied? Er hatte als Polizist versagt, auf ganzer Linie. Alles, wofür er eigentlich stehen wollte und was er den dreien hatte als Vorbild vermitteln wollen, lag hier neben ihm, in Scherben. Mit einem erschöpften Seufzer fuhr er sich über das Gesicht. Die Zeit war längst gekommen, dass er die Eltern informieren musste, aber er brachte sich noch nicht dazu. Stattdessen ließ er den Blick über die Szene schweifen. Einer der Mannschaftswagen rollte gerade langsam rückwärts zurück auf die Hauptstraße. Er würde einen Teil seiner Leute, sowie Goodwin und die beiden Täter, zum Präsidium bringen und dort alles andere in die Wege leiten. Der Officer hatte es ihm angeboten und im gleichen Atemzug vorgeschlagen, dass Kotter bleiben sollte. Kotter war sich auch nicht sicher, dass er im Moment dazu fähig wäre, sich hinter ein Lenkrad zu setzen und zu fahren. Seine Gedanken zuckten wild umher und wollten sich einfach nicht beruhigen. Inspektor. Er drehte sich um. Eine Rettungssanitäterin lächelte ihn milde an, aber er konnte auf den ersten Blick nicht sagen, ob sie fröhlich wirkte oder wie jemand, der sich mental darauf vorbereitete, schlechte Nachrichten zu überbringen. Die Tests sind jetzt soweit durch. Der Sauerstoffgehalt im Blut ist zwar niedrig, aber die Menge an Kohlenstoffdioxid ist nicht tödlich. Es gab einen dumpfen Knall, als sich Kotter erleichtert stöhnend mit dem Rücken gegen den Krankenwagen fallen ließ. Erneut fuhr er sich über das Gesicht und nahm sich einen Moment Zeit, die Worte sinken zu lassen. Nicht tödlich. Wir führen Ihnen gerade 100% Sauerstoff zu, aber Sie müssen ins Krankenhaus zur Beobachtung, bis Sie aufwachen. Irgendwelche Folgeschäden, die zurückbleiben könnten? Fragte er und blinzelte müde durch seine Finger hindurch. Können wir noch nicht sagen, aber die Chancen stehen gut, dass Sie sich wieder vollständig erholen werden. Sie und Ihre Kollegen sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Beide warfen einen Blick zu den 3 Jungs, die alle eine Sauerstoffmaske um Mund und Nase trugen, und Kotter stellte erleichtert fest, dass sie wieder eine gesündere Gesichtsfarbe angenommen hatten. Aber vielleicht waren das auch nur die Nachwirkungen der guten Nachricht. Schreckliche Sache, das Ganze, hörte er die Notärztin kommentieren. Sie deutete auf die Beine der 3 Fragezeichen, die mittlerweile von den Klebefesseln befreit worden waren. Wer tut jemand so etwas an? 3 Jugendlichen, um es noch schlimmer zu machen. Die 3 haben 2 Kriminelle in die Enge getrieben und die Situation im Vorfeld unterschätzt. Sie waren allerdings nicht die einzigen, die die Lage verkannt hatten, höhnte eine Stimme vorwurfsvoll in seinem Kopf. War nicht das erste Mal, aber dass es solche Ausmaße annimmt, hatte eben keiner kommen sehen. Mit verwirrt zusammengezogenen Augenbrauen wandte sich die Sanitäterin zu ihm. Kennen Sie die 3? Ja, stieß Kotter mit dem Ansatz eines Lachens hervor und nickte. Wollen Sie sie dann ins Krankenhaus begleiten? Es war ein Angebot, das er nicht ausschlagen konnte. Der Anblick von 3 Rettungswagen vor ihm war nicht gerade einer, den er in Erinnerung behalten wollte. Allerdings, und das war das einzig Gute an der Sache, hatten sie alle ihre Sirenen ausgeschaltet. Keine akute Lebensgefahr. Obwohl Kotter dennoch am liebsten das Blaulicht eingeschaltet und die 3 unter Höchsttempo ins Krankenhaus begleitet hätte. So blieb ihm, dank des stockenden Verkehrs, der mit der Zeit immer mehr zunahm, genügend Zeit, um sich ein paar Mal selbst zu verfluchen. Schließlich ließen sich die Telefonate mit den Eltern jedoch nicht länger aufschieben. Gerade als eine weitere Ampel auf Rot sprang und ihre Ankunft noch weiter hinauszögerte, erklang das Freizeichen durch die Sprechanlage. Cotta atmete tief durch, versuchte sich zu sammeln und Worte zurechtzulegen. Für ein kurzes und relativ unaufgeregtes Gespräch hoffte er, Mr. Yunus ans Telefon zu bekommen, doch sein Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. Gebrauchwarencenter T. Yunus, Mrs. Yunus im Apparat, was kann ich für Sie tun? Cotta schloss für einen Moment die Augen. Schließlich gab er sich einen Ruck. Mrs. Yunus, Inspektor Cotta hier. Oh nein, Inspektor, was haben die Jungs jetzt schon wieder angestellt? Es war diese bestimmte Stimmlage, die Cotta immer das Herz zerriss. Die Art und Weise, wie Angehörige unbeschwert nachfragten, ohne zu wissen, dass die Antwort ihre Welt zerreißen würde. Genau wie Mrs. Yunus, die, wie er hören konnte, sich schon bereit machte, auf die Eskapaden ihres Neffens und seiner Freunde ein wenig zu schimpfen. Mrs. Yunus, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Justus in einen Unfall verwickelt war. Er ist allerdings... Doch weiter kam er nicht. Mrs. Yunus stieß einen spitzen Schrei aus und ein lautes Geräusch knackte durch die Verbindung, als sie das Telefon vermutlich auf den Tisch fallen ließ. Titus! Titus, Justus hatte einen Unfall! Hörte er die gedämpfte Stimme, vermutlich vom Hörer abgewandt, in das Haus rufen. Leise, raschelnd drückte sich Mrs. Yunus das Telefon danach wieder ins Ohr. Inspektor, wie geht es ihm? Was ist passiert? Justus hat eine Kohlenstoffdioxidvergiftung und befindet sich gegenwärtig auf dem Weg ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus? Titus, Sie bringen Justus ins Krankenhaus. Er ist noch nicht bei Bewusstsein. Mrs. Yunus schluckte einmal ins Telefon und Cotta nahm sich vor, von nun an seine Sätze anders zu strukturieren. Mrs. Yunus, machen Sie sich keine Sorgen, bitte. Er ist außer Lebensgefahr und er wird sich mit Sicherheit wieder erholen. Außer Lebensgefahr? Wiederholte sie mit panischer Stimme, dann schien sie erneut den Hörer vom Ohr zu nehmen. Cotta vernahm einen Sturm aus einem leisen Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bis er sich sicher sein konnte, dass er wieder gehört wurde. Mrs. Yunus, es besteht kein Grund zur Sorge, aber ich bin sicher, dass Justus sich über Ihre Anwesenheit freuen würde. Können Sie ins Krankenhaus kommen? Wir sind schon fast auf dem Weg, Inspektor, fast auf dem Weg. Und kurz bevor sie auflegte, hörte er noch ein klagendes Justus, im Krankenhaus! Dann brach die Verbindung ab. Mrs. Shaw und Mr. Andrews reagierten ähnlich, was die Sache nicht besser machte. Mit der einzigen Ausnahme, dass Mr. Andrews sofort wissen wollte, wie es zu einer Kohlenstoffdioxidvergiftung gekommen war und nach einer knappen Zusammenfassung von Cotta ins Telefon grollte, dass er hoffte, dass wer auch immer dafür verantwortlich war, zur Rechenschaft gezogen wurde, wovon Cotta ihn glücklicherweise überzeugen konnte. Noch war zwar nicht klar, wer von den beiden Tätern die Jungs in der Garage zurückgelassen hatte, aber wer es gewesen war, würde sich für eine Anklage von gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Wenn Cotta sich durchsetzte, könnten sie sie hoffentlich auf versuchten Totschlag erhöhen. Doch dazu brauchten sie die Aussage der drei Fragezeichen. Vor ihm bogen die Rettungswagen in die Auffahrt der Notaufnahme ein und er machte sich seinen Dienstwagen zunutze, indem er in einer kleinen, nahen Parklücke hielt, die für die Polizei für genau solche Situationen ausgeschrieben worden war. Keiner der Jungs war während der Fahrt wieder zu Bewusstsein gekommen und Cotta verlagerte unruhig das Gewicht von einem Fuß auf den anderen, während er versuchte, den Sanitäter nicht im Weg zu stehen. Er tat seinen Teil, indem er ein paar Fragen der Ärzte in der Notaufnahme beantwortete, gab Namen, Adressen und alles Weitere, was er über den Vorfall wusste und konnte ihnen versichern, dass die Eltern bereits informiert und auf dem Weg waren. Niemand fragte ihn, warum er trotzdem blieb. Vielleicht war es ihm im Gesicht abzulesen oder in der Art und Weise, wie er seine Kreise im Wartebereich zog, während die Ärzte einen genaueren Blick auf den Sauerstoffgehalt im Blut der Jungs warfen. Seine Unruhe musste langsam auf seine Umgebung übergegangen sein, denn eine ältere Dame neben ihm räusperte sich verhalten und sah ihn dann mit einem verständnisvollen, warmen Blick an, wie ihn nur ältere Leute haben konnten. »Sir, das wird schon alles wieder werden.« Beruhigen Sie sich und lassen Sie die Ärzte ihre Arbeit in Ruhe tun. Kotter stieß ein atemloses, humorfreies Lachen aus. Hätte ich meine Arbeit getan, wären die Jungs gar nicht erst hier. Er hatte nicht einmal die Zeit, sich zu fragen, warum er dieser älteren Dame das erzählte, aber vermutlich lag es in ihrer Ausstrahlung, die eine pure, großmütterliche Güte aussendete. Ein mitfühlendes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Ach, Ihre Jungs? Das tut mir leid. Es ist schlimm, wenn die Familie betroffen ist.« Kotters Mund öffnete sich, aber er wusste letztendlich nicht, warum er nicht widersprach. Er wollte ihr nicht vor den Kopf stoßen, doch ein größerer Teil von ihm wiederholte leise »seine Jungs« und ließ ihn den Mund wieder schließen. Sie waren seine Jungs. Sein nicht abschwellender Kopfschmerz, der ihn auf Trab hielt. Seine Verantwortung, wenn es um Kriminalfälle ging. Seine Jungs eben. Also lächelte er stattdessen zurück und nickte leicht. »Inspektor Kotter?« Eine Krankenpflegerin stand im angrenzenden Flur und winkte ihn zu sich. Während sie ihn durch die verschlungenen Flure führte, setzte sie ihn ins Bild und machte jeden Schritt ein wenig leichter. Es war alles in Ordnung. Es würde keine Folgeschäden geben. Die Jungs hatten verdammtes Glück gehabt und würden außer ein paar Kopfschmerzen nach dem Aufwachen nichts anderes mehr von ihrer Vergiftung spüren. Ob er warten wollte, bis sie aufwachten und ihre Eltern da seien? Natürlich wollte er. Überrascht stellte er jedoch fest, dass er nicht der Einzige war, der mit besorgtem Gesicht neben den Betten der drei Fragezeichen stehen würde. Er hatte es allein Caroline und ihrem Musikgeschmack zu verdanken, dass er das Gesicht der Frau sofort einordnen konnte. Monique Carrera. Als sie seinen Blick auffing, lächelte sie milde. »Inspektor Kotter, nehme ich an?« fragte sie mit leichtem Akzent und er nickte. »Monique Carrera, freuen mich, Sie kennenzulernen.« Sie beiden reichten sich die Hände und schwiegen für einen Moment. »Und wie sind Sie in die Sache verwickelt?« fragte er schließlich, denn nichts wollte ihm dazu einfallen, wie die Künstlerin hierher gekommen war. In den folgenden Minuten lauschte er erstaunt ihrer Seite der Geschichte und endlich füllten sich die vielen Lücken, die ihm in diesem Fall noch gefehlt hatten. »Ich hatte ein furchtbares Gefühl heute«, gab sie schließlich zu und schüttelte sich, als würde ein Schauer über ihren Rücken fahren. Kotter wusste allerdings genau, wovon sie sprach. »Also rief ich im Präsidium an und teilte ihnen meine Sorge mit. Da haben sie mir gesagt, dass sie gerade nach Bakersfield ausgerückt sind. Und die Jungs. Sie stockte ein wenig und fuhr sich kurz fahrig über das Gesicht. »Dass die Jungs auf dem Weg ins Krankenhaus seien. Da bin ich sofort hergekommen.« Nun war es an Kotter, die Fragen auf Carreras Seite zu füllen und fasste in kurzen und nicht allzu expliziten Details die Geschehnisse im Bungalow zusammen. Es war zwar vollkommen gegen das Protokoll, eine laufende Ermittlung der nächstbesten Zivilistin zu schildern, aber wie viele Ausnahmen hatte er schon für die drei Fragezeichen gemacht? Eine weitere würde langsam keinen Unterschied mehr machen. »Ich bin nur froh, dass alles noch einmal gut ausgegangen ist«, sagte Carrera schließlich und strich behutsam über die Decke von Bobs Bett, dem sie am nächsten stand. Ihr Blick schweifte über die Jungs, dann sah sie Kotter wieder an. »Ich werde mir etwas zu trinken holen. Die Eltern müssen ja auch bald ihr sein. Vielleicht kann ich etwas Schadensbegrenzung betreiben und ihnen ihre schlimmsten Sorgen schnell nehmen, wenn ich sie sehe.« Kotter nickte dankbar. Die Jungs waren vermutlich dieses Mal nicht diejenigen, die sich eine Standpauke ihrer Eltern anhören mussten. Er würde den besorgten Elternteilen Rede und Antwort stehen müssen. Als Carrera die Tür leise hinter sich zuzog, ließ Kotter sich auf einen der Stühle sinken. In der Zeit nahm er einen kurzen Anruf von Goodwin an, der ihn auf den neuesten Stand brachte. Es gab ein vollständiges Geständnis von beiden und die Schuld an der Vergiftung der drei Fragezeichen war eindeutig Mrs. Scream zuzuordnen, die jedoch, wie sie es selbst angegeben hatte, keine Reue empfand. Cowley war da eine andere Sache. Er hatte sich mehrfach nach dem Zustand der Jungs erkundigt und beharrte auf seine Aussage, dass er ihnen nichts habe antun wollen. Kotter verzog grummelnd das Gesicht. Seiner Meinung nach und nach Carreras Geschichte glaubte er das dem Mann nun nicht mehr. Er legte Goodwin gerade die Einzelheiten dar, als aus Peters Bett eine kleine Bewegung zu sehen war und der zweite Detektiv ein leises Stöhnen von sich gab. »Ich rufe später zurück«, sagte er Goodwin und legte auf. Peters Hand tauchte von unter seiner Bettdecke auf und fuhr über sein Gesicht, betastete seine Stirn, hinter der ohne Zweifel rasende Kopfschmerzen toben mussten, und rieb sich schließlich die Augen. Dann gab er ein leises »Au« von sich und presste sich den Handballen gegen die Schläfe. Vorsichtig öffneten sich seine Augen und schweiften durch den Raum, bevor sie bei Cotter landeten, der ihn aufrichtig anlächelte. »Inspektor Cotter«, bekam Peter krächzend zustande, bevor ein Hustanfall jedes weitere Wort erstickte. Er ließ den Kopf zurück ins Kissen fallen und schloss die Augen. »Ich dachte, wir wären tot«, murmelte er nach einer Weile. »Das dachte ich auch«, schoss es Cotter durch den Kopf, aber stattdessen atmete er tief durch und schlug eine betont ruhige Stimmlage an. »Ihr seid noch einmal mit einem Schrecken davongekommen.« »Schrecken?« fragte Bobs raue Stimme unter seiner Decke hervor. Er bewegte sich kein Stück, aber zumindest schien auch er wieder wach zu werden. »Todesangst trifft es eher.« Sein zerzauster Kopf erschien mit zusammengekniffenen Augen über dem Deckenrand. Er blinzelte müde gegen die Helligkeit an. Als er Peter neben sich entdeckte, breitete sich allerdings ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Peter grinste schwach zurück. »Was ist das?« fragte er Cotter, und dieser deutete auf das Bett neben Bob, das sie beide noch nicht sehen konnten. »Schläft noch.« Erleichtert nickten beide und kuschelten sich zurück in die Kissen. Peter hustete noch einmal. »Jungs, ich habe mir wirklich Sorg...« Doch Cotters Geständnis wurde von Justus unterbrochen, den das Gespräch wohl geweckt hatte. Deutlich konnte er die Verwirrung im Gesicht des ersten Detektivs verfolgen, die sich langsam zu Verständnis, dann zu purer Erleichterung wandelte, als sein Blick auf das Krankenzimmer und dann Cotter selbst fiel. »Na, Justus, was sagst du dazu?« fragte Peter. »Wir befinden uns noch unter den Lebenden.« Die drei Fragezeichen ließen Cotter keine Zeit, unter dem scheinbar harmlosen Satz ein nagendes, schlechtes Gewissen zu entwickeln. Justus verlor, auch nachdem er dem Tod gerade so entkommen war, keine Zeit, sofort nach dem Fall zu fragen. Wenn Cotter allerdings ehrlich war, war er noch nie so glücklich gewesen, ihn über alles in Kenntnis zu setzen, was er verpasst hatte.